Dr. Josef Maria Stachelmann, Dozent für Geschichte an der Universität Hamburg, lernt bei einem Empfang Professor Wolf Griesbach kennen. Griesbach kommt mit Ehefrau Ines aus Berlin und gilt als Nachfolger von Stachelmanns Chef, Professor Bohming. Als Griesbach noch einmal nach Berlin reist, landet Stachelmann mit Ines im Bett. Griesbach kommt aus der Hauptstadt nicht zurück, meldet sich auch nicht bei seiner Frau. Ines bittet Stachelmann um Hilfe. Der schaltet seinen alten Freund, Kommissar Winter, ein. Beide erfahren von Ines, dass sich Wolf Griesbach vor dem Mauerfall als Fluchthelfer engagiert hat. Stachelmann reist nach Berlin und nimmt Kontakt zu ehemaligen Fluchthelfern auf. Im Kofferraum seines Autos entdeckt er auf der Rückfahrt einen Toten. Es ist Wolf Griesbach. Er kommt in Untersuchungshaft. Auf Drängen seines Anwalts wird der Haftbefehl jedoch ausgesetzt. Als Stachelmann in seine Wohnung zurückkehrt, stellt er fest, dass jemand sie betreten hat. Da war schon wieder jemand in meiner Wohnung. Was mache ich jetzt? Die Polizei rufen. Die werden mir nicht glauben, die werden mich auslachen wie gestern Abend. Mit Blindheit geschlagen. Hörspiel nach dem Roman von Christian von Dittfurt. Bearbeitung Norbert Schäffer. Musik Mario Schneider und Cornelius Renz. Zweiter Teil. Brahms, Klavierkonzert Nummer 2. Wiener Philharmonika. Am Klavier Christian Zimmermann, Dirigent Leonard Bernstein. Diese CD habe ich nicht in meinen Spieler gelegt. Ich besitze die gar nicht. Da spaziert einer in meiner Wohnung herum und treibt Spielchen mit mir. Will mich fertig machen. Warum? Ein Anmeldefenster? Noch nie habe ich ein Anmeldefenster. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Das Schwein hat meinen PC gesperrt. Der will mich fertig machen. PC-Notdienst, was kann ich für Sie tun? Mein Name ist Stachelmann. Ich habe das Passwort für meinen PC vergessen. Kann man da was machen? Windows oder BIOS-Ebene? Weiß ich nicht. Da kommt so ein Anmeldefenster. Also Windows. Welche Version? Weiß ich nicht. Wenn der Rechner bootet, sehen Sie ein sogenanntes Startlogo, eine Art Bild. 2000. Da steht was von 2000. Aber das kriegen wir hin. In einer halben Stunde? Er will mich fertig machen. Warum? Geht es um den Mord an Griesbach? Will er, dass ich durchdrehe? Dass die Polizei mich für unglaubwürdig hält? Wenn er das bezwickt, ist der Griesbachs Mörder. Ja? Josef Stachelmann. Ach, Sie. Die Polizei war hier. Die sagen, Wolle ist tot. Ist das wahr? Ja. Ich kann das nicht glauben. Einige Ihrer Fluchthilfeunternehmen sind doch fehlgeschlagen. Wissen Sie noch welche? Warum wollen Sie es wissen? Weil darin vielleicht ein Motiv liegt für den Mord. Rache? Ja. Warum überlassen Sie das nicht der Polizei? Weil ich glaube, dass die auf dem Holzweg ist. Mhm. Können Sie mir Namen und Anschriften von den Flüchtlingen nennen, die ergriffen wurden? Ich weiß nicht so recht. Dann am Telefon. Das hört niemand mit? Woher wollen Sie das wissen? Weil wir in einem Rechtsstaat leben. Der liebe Gott erhalte Ihnen Ihren Glauben. Darf ich Sie in 10 Minuten nochmal anrufen? Von mir aus. PC-Notdienst. Kommen Sie rein. Sie wünschen, junger Mann? 1982. West-Berlin. Rathaus Schöneberg. Mein Name ist Griesbach. Ich bin mit Herrn Dreilich verabredet. Mit Herrn Dreilich? Sind Sie sicher? Das ist der persönliche Referent des Bürgermeisters. Ich bin mir ganz sicher. Also, ich hab mal gekramt. Ob sie Ihnen hilft, ist fraglich. Edeltraut und Fritz Kramer. Die wurden zusammen mit Willi erwischt. Willi? Schlösser. War eine komische Geschichte. Wir hatten einen Käfer umgebaut und waren sicher, es klappt. Aber die Stasi muss einen Tipp gekriegt haben. Die haben den Wagen gleich rausgewinkt an der Grenze. Wie sind die darauf gekommen? Haben wohl ein Telefon abgehört. In West-Berlin war das für die ein Klacks. Oder es gab einen Spitzel in ihrer Organisation. Damit haben wir natürlich immer gerechnet und den Laden sauber gehalten. Trotzdem, ausschließen kann man es nicht. Aber ich leg für jeden die Hand ins Feuer. Auch für Griesbach? Der hat unsere Organisation gegründet. Ja und? Sie glauben, ein Stasi-Spitzel gründet eine Fluchthilfeorganisation? War nur so eine Überlegung. Der nächste war ein Typ namens Pintus. Herbert oder Hermann. Zacki ist mit ihm nach Bukarest. Zacki? Werner Zakowski. Aber die Securitate, die rumänische Stasi, hatte den Pintus schon geschnappt. Zaki hatte Glück, dass es ihn nicht erwischt hat. Ein Hotel-Heini hat ihm einen Tipp gegeben. Wissen Sie, wo Pintus heute lebt? Keine Ahnung. Der letzte, der mir eingefallen ist, hieß Karl Adam aus Wismar. Den wollten wir in einem Diplomatenauto rüberschaffen. Leider hat der Diplomat bei uns abkassiert und die Ware bei der Stasi abgeliefert. Wer war der Kurier? Zaki. Und Zarkowski ist wieder davongekommen. Ja. Glück. Herr Stachelmann, ich bin fertig. Augenblick. Erstmal danke für Ihre Hilfe. Darf ich Sie nochmal anrufen, wenn mir noch was einfällt? Von mir aus. Sie haben ja ein komisches Passwort. Und dass man so eins vergisst, ist eigentlich unmöglich. Benutzername, ich komme. Passwort wieder. Ich habe es jetzt so eingestellt, dass Sie sich nicht wieder anmelden müssen. Hier wird sich ja keiner an Ihrem Computer vergreifen. Nein. Ich will, dass man sich anmelden muss. Gut, dann suchen Sie sich ein Passwort aus mit Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen. Mindestens 8 Stellen. Das ist dann nicht zu knacken. Es sei denn, jemand benutzt so ein Programm wie ich. Wie war nochmal der Name? Soll reinkommen. 1982. West-Berlin. Rathaus Schöneberg. Büro Dreilich. Mensch, das ist ja Schau. Ich weiß nicht, ob das Schau ist. Du hast mich verpfiffen. Das hat mir ein paar Monate Hohenschönhausen angebracht. Du hast gesessen? Ja. Ich hab dich nicht verpfiffen, Wolf. Wenn du nicht im Knast gesessen hättest und kein Freund wärst, würde ich dich jetzt rausschmeißen. Theo, mein Vernehmer hat mir etwas erzählt von unserem Gespräch in der Mokka-Bar. Das konnte er nur von dir wissen. Du bist naiv. Da hat jemand das Gespräch abgehört, den Tisch verwanzt. Die hatten mich schon die ganze Zeit auf dem Kieker. Was treibt eigentlich Helga? Wir haben uns getrennt. Was passiert? Ist sie drüben geblieben? Kann sein. Schade, war nett. Und hübsch. Ich habe doch ein neues Schloss installieren lassen. Wie kommt der in meine Wohnung? Mozart, 23. Klavierkonzert. Pollini am Klavier, Böhm dirigiert. Stachelmann? Anne. Oh. Endlich ist bei mir Ruhe. Du glaubst ja gar nicht, in was für einem akustischen Inferno ich meine Tage und Nächte verbringe. Aber wenn Felix mal schläft, dann schläft er. Ich habe ihm noch eine Geschichte vom Onkel Josef erzählt und da ist er sofort eingepennt. Du weißt gar nicht, was für eine beruhigende Wirkung du auf andere Menschen hast. Er war schon wieder in meiner Wohnung. Komm zu uns. Und dann lernt der Kleine endlich den Onkel kennen, dem er seinen guten Schlaf verdankt. Ich fürchte, der Irre folgt mir, wenn ich zu dir komme. Und dann sagen wir Buh und lassen Felix auf ihn los. Danke, Anne. Ich melde mich. Pass auf dich auf, Josef. Montag lasse ich eine Überwachungskamera installieren. Einfach an den Computer anschließen und mit einem Bewegungsmelder verbinden. Ich werde das Schwein filmen, ohne dass er es merkt. Dann gehe ich zur Polizei. Sie suchen einen Mörder? Hier, bitteschön, versuchen Sie es mal mit dem Herrn auf meiner Kassette. Dann hat der Spuk kein Ende. Wie war die Fahrt? Geht so. 1982. Ost-Berlin. Wie geht es Helga? Gut. Sie studiert fleißig. Wann darf ich sie sehen? Sei nicht ungeduldig. Auf den Frieden. Übrigens, gleich kommt noch jemand. Sie wird dich führen und für dich da sein. Dann musst du nicht mehr so oft über die Grenze. Nur noch im Notfall. Das wird sie sein. Wann kann ich Helga sehen? Ihr habt es versprochen. Geduld. Wir halten unsere Versprechen. Guten Abend, Genossen. Guten Abend. Das ist die Genossin Margarete. Sie arbeitet auch drüben in West-Berlin. Du bist also der Neue. Und ich bin deine Amme. Auf dich. Wir müssen dich noch taufen. Such dir einen Namen aus. Einen Namen? Ja, Konspiration ist wichtig. Willibald. Das ist ja nun der bekloppteste Name, der mir je untergekommen ist. So hieß unser Dackel, als ich in die Schule ging. I.M. Willibald kämpft an der unsichtbaren Front. Das solltet ihr im neuen Deutschland bringen. Der Klassenfeind stirbt vor Lachen. Spreche ich mit Werner Zarkowski? Was wollen Sie von ihm? Ich bin Historiker, beschäftige mich mit Fluchthilfeorganisationen in Berlin bis 1989. Und wie kommen Sie da auf mich? Herr Wittstock hat mir empfohlen, Sie... Wenn der mal das Wasser halten könnte. Vielleicht darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Nicht am Telefon. Darf ich Sie besuchen? Sagen wir am Mittwoch. Übermorgen. Gut. Zarkowski ist immer davongekommen. Glück? Unwahrscheinlich. Bleibt als Erklärung, Zarkowski war ein Spitzel. Aber wenn er ein Stasi-Spitzel war, ist das nicht eher ein Motiv, ihn umzubringen? Als Wolf Griesbach. Mordkommission Hamburg, Winter. Vielleicht war ja auch Griesbach ein Verräter. Josef. Was willst du? Wie werde ich die Auflagen los? Du hast doch einen Rechtsanwalt. Das hilft nichts. Du musst bei Oberkommissar Burg oder besser bei Kriminalrat Wesendorn anrufen und dafür sorgen, dass meine Auflage verschwindet. Das kann nur der Staatsanwalt. Wenn die Polizei wenigstens zufrieden ist, dass ich immer erreichbar bin. Wenigstens per Telefon. Das ist nicht legal. Aber ich war mal mit Burg auf einem Lehrgang. Vielleicht kann ich erreichen, dass er ein Auge zudrückt, wenigstens für einige Zeit. Was hast du vor? Willst du wieder einen Mörder fangen? Ich sammle Namen und sonstige Hinweise und suche die Leute einen nach dem anderen auf. Das nennt man Systematik. Danke, wäre ich nicht drauf gekommen. Und noch was. Wenn du das machst, stehst du eines Tages vor deinem Mörder und merkst es nicht. Aber er muss glauben, dass du ihm auf die Spur gekommen bist. Nun rate mal, was ein Mörder in so einem Fall tut. Jeder von denen, die du aufsuchst, kann es sein. Auch die Oma mit dem Krückstock. Mit dem sie mich dann erschlägt. Warum werde ich zum zweiten Mal in einen Kriminalfall verstrickt? Ich will doch nur meine Habilitation abschließen. Du bist schon zu alt, Stachelmann. Denk an Griesbach. Der hat es viel früher geschafft. Wäre er nicht ermordet worden, hätte er dich verdrängt. Du musst Professor werden. Das ist deine Hauptaufgabe. 1982. Ost-Berlin. Natürlich interessieren wir uns für Namen. Natürlich sollst du herausbekommen, wer gegen uns ist und wen wir gewinnen können. Wichtiger aber ist, du wirst dich sozial-liberal einsortieren und alles bekämpfen, was links von dir ist. Das erhöht deine Glaubwürdigkeit. Als Wissenschaftler wirst du nachweisen, dass es ein Vorteil ist, mit der DDR zusammenzuarbeiten und die Hindernisse wegzuräumen. Schließung der zentralen Erfassungsstelle in Salzgitter, Anerkennung der DDR-Staatsbürgerschaft. Du wirst die Aufrüstungspläne der Amerikaner kritisieren und auch ein paar nationale Töne pfeifen. Veröffentliche viel und lerne wichtige Leute kennen. Und vor allem berichte Margarete regelmäßig. Nur im Notfall kommst du in die Hauptstadt. Mordkommission Burg. Stachelmann, Herr Burg, jetzt in diesem Augenblick ist jemand in meiner Wohnung. Ich kann es beweisen. Er hat mir gerade einen Film geschickt als Anhang an eine Mail. Was für einen Film? Ich habe zu Hause eine Überwachungskamera installieren und an meinen Computer anschließen lassen. Sie sind also nicht zu Hause? Ich bin an der Universität. Und Ihnen hat jemand eine Mail geschickt von Ihrem Computer zu Hause? Ja. Ich schicke mal eine Streife. Sie sollen die Tür öffnen und die Wohnung durchsuchen. Wenn Sie das wünschen. Ja, das wünsche ich. Heinz sagt, deine letzten Informationen über das historische Seminar der FU waren gut. Du bist auf dem besten Weg, ein guter Kundschafter zu werden. Aber 1982, West-Berlin. Du musst noch genauer hinschauen. Menschenkenntnis ist die halbe Miete. Was macht denn das Studium? Am Ende dieses Semesters lege ich die Zwischenprüfung ab. Nach dem dritten Semester, alle Achtung. Ich habe alle Scheine beisammen. Vielleicht kann ich danach Tutor werden. Ach, ja. Gruß von Helga. Wir haben ihr gesagt, du willst sie sehen, aber sie will nicht. Jedenfalls nicht im Augenblick. Weißt du warum? Nein. Aber Frauen sind manchmal komisch. Ich weiß, wovon ich rede. Unser Computerexperte sagt, Ihr Mailprogramm ist so eingestellt, dass es jede Stunde eine Verbindung zum Mailserver aufbaut und automatisch Mails versendet oder empfängt. Da wir keine Einbruchspuren gefunden haben, gehen wir davon aus, dass nur Sie sich diese Mail geschickt haben können. Sind Sie noch dran? Ich schicke mir selbst eine Mail mit einem Film, den ich selbst aufgenommen habe und rufe dann die Polizei, weil ich die Mail gekriegt habe? Sie haben sich die Mail geschickt und uns angerufen, um Ihren großen Unbekannten wieder zum Leben zu erwecken. So wie ich meine eigenen Autoreifen plattsteche. So wie ich mir selber vor einer Woche ein Päckchen mit Kot nach Hause geschickt habe. Das glauben Sie doch selbst nicht. Sie sollten uns nicht für dumm halten. Und Sie sind also der Herr Dr. Stachelmann? Ja. Sie haben mich angelogen. Ich habe mit Henry gesprochen. Sie werden als Mörder verdächtig, richtig? Wie Sie sehen, Herr Zarkowski, laufe ich frei herum. So weit ist es nicht her mit dem Verdacht. Henry glaubt es auch. Sie suchen Wallace Mörder, sagt er, weil die Bullen versuchen, ihn die Geschichte anzuhängen, richtig? Richtig. Da sind Sie den weiten Weg umsonst gefahren. Aber Sie sollen wenigstens einen Kaffee kriegen. Herr Wittstock sagt, Griesbach habe die Fluchthelfergruppe gegründet. Henry bringt da was durcheinander. Ich sage Ihnen, Griesbach kam erst später dazu. Was war Griesbachs Aufgabe? Schwer zu sagen. Es gab die, die nicht in den Ostblock reisen konnten. Griesbach gehörte dazu. Also fiel er auch als Kurier aus. Er hat dann sowas wie die Koordination gemacht. Checklisten führen, Kontakte halten, zu Senatstellen, auch zur Druckerei. Druckerei? Richtig. Eine kleine Lithografiewerkstatt in Berlin-Zehlendorf. Vom Senat kriegten wir die Pässe und die Typen in Zehlendorf haben die Visa reingestempelt. Ungarische oder bulgarische meistens. Die Ausweise waren echt. Die Stempel Weltklasse. Eigentlich konnte gar nichts passieren, aber es passierte doch immer mal wieder was. Und die Behörden haben zugesehen, wie die Papiere gefälscht wurden? Richtig. Man brauchte politische Rückendeckung. Zuletzt hatten wir einen Gönner ganz oben. Wie hieß der? Dreilich. Vorname Theo. Wurde der Weizsäcker Ministerialdirigent. Und Diebken war ja dann sowas wie persönlicher Referent oder Mädchen für alles. Wenn wir Papiere brauchten, kriegten wir sie. Was macht er heute? Er soll in die Wirtschaft gegangen sein, kurz nach der Einheit. Wenn es einen Verräter gab, dann war es einer, der an all den Fluchtunternehmen beteiligt war, die gescheitert sind. Richtig. Und wer waren die? Ich war in fast allen Fällen der Kurier. Nur nicht bei der Sache, bei der Willi hochging. Ich bin also Verdächtiger Nummer 1. Und Nummer 2? Nummer 2 ist Kamerad Wolle. Der kannte alle Aktionen. Und er hatte den Draht zu Dreilich. Nummer 3? Dreilich. Und Nummer 4 war Henry. Der war neben Wolle der Aktivste. Pawelczyk? Nee. Der hatte immer mal wieder Pause, hat sich vom Acker gemacht, war unzuverlässig. Schlampige Type. Noch ein? Nee. Ist nach der Verhaftung von Schlösser noch jemand hochgegangen? Sie meinen, das wäre ja Trick 17. Nein, nach Schlössers Verhaftung ist keine Flucht mehr gescheitert. Wann ist Schlösser denn verhaftet worden? Sommer 87, Sommer 89, haben sie ihn freigekauft. Das würde bedeuten, der hat gar nicht gesessen. Der hat sich ein schönes Leben gemacht in der Zone. Trinken Sie einen mit? Nein, danke. Zu früh. Also ist Schlösser Nummer 5. Ja, sieht so aus. Wie alt ist Schlösser heute? Mitte 60 etwa. Hat der Ahnung von Computern? Kann ich mir nicht vorstellen. Kann er Schlösser knacken? Willi hatte 2 linke Hände. Hey, warum fragen Sie ihn das? Ja, machen Sie nur. Stachelmann? Oppum. Herr Dr. Stachelmann, wo sind Sie? In Beeskow. Wo bitte? In Beeskow. Das liegt in Brandenburg zwischen Berlin und Frankfurt-Oder. Was gibt's? Die Polizei sucht Sie. Die Kripo hat gerade bei mir angerufen. Sie wollten Sie etwas fragen, aber Sie waren weder zu Hause noch an der Universität. Ich habe denen gesagt, Sie seien unterwegs, zwischen Hamburg und Lübeck. Das bin ich offenkundig nicht. Das wird kompliziert. Ich bin immer noch Ihr Anwalt. Ich werde die Polizei anrufen und ankündigen, dass Sie morgen ins Präsidium kommen. Einverstanden? Ja. Gilt Ihr Angebot noch? Aber immer. Und jetzt sagen Sie mir, warum Sie mir diese komischen Fragen stellen? Die Polizei glaubt, ich hätte Griesbach ermordet. Es gibt leider Indizien, die das nahelegen. Ich war es aber nicht. Jemand versucht mir den Mord in die Schuhe zu schieben. Es kann sich nur um den Mörder handeln. Das ist aber noch nicht alles. Seit dem Mord geschehen merkwürdige Dinge. Immer wieder dringt jemand in meine Wohnung ein. Ich komme nach Hause und es spielt Musik. Zuerst hat der Eindringling eine CD aus meinen Beständen aufgelegt. Dann hat er sogar eine gekauft. Außerdem hat er meinen Computer manipuliert. Er verändert nur ein bisschen. Aber immer genug, dass Sie es merken. Er knackt Schlösser und hinterlässt nur die Spuren, die er hinterlassen will. Wenn Sie die Bullen holen, fassen die sich an den Kopf und fragen, ob Sie einen Rattab haben. Woher wissen Sie das? Ich weiß noch mehr. Ich weiß, wer es ist. Du musst dir eine neue Bude suchen, Wolf. 1984. Deine Vermieterin schnüffelt im Haus und du bist nicht der Ordentlichste. West-Berlin. Stell dir vor, du lässt was rumliegen und die Patzig rennt damit zur Polizei. Dann ziehe ich zu dir. Du hast bestimmt eine schöne große Wohnung. Dann erzähl mal, was du für den Frieden und den Fortschritt der Menschheit getan hast. Ohne mich gäbe es keinen Frieden und schon gar keinen Fortschritt. Ja, wenn das so ist, nehme ich dich ein paar Wochen als Untermieter auf. Sagen wir zu Versuchszwecken. Heinz wird toben. Aber am Ende siegen der Sozialismus und die Macht der Tatsachen, was schließlich dasselbe ist. Ja und? Wer macht sowas? Das Ministerium für Staatssicherheit. Wussten Sie das nicht? Das Ministerium für Staatssicherheit ist vor 14 Jahren aufgelöst worden. Mieke ist tot. Die DDR gibt es nicht mehr. Da irren Sie sich. Die DDR gibt es noch. Jedenfalls Reste der Stasi. Kundschafter des Friedens. Schon mal was von denen gehört? Nein. Wer ist das? Ein Zusammenschluss ehemaliger DDR-Spione. Oder schon mal was von der ISUR gehört? ISUR? Initiativgemeinschaft zum Schutz der sozialen Rechte ehemaliger Angehöriger bewaffneter Organe und der Zollverwaltung der DDR. Außerdem, was glauben Sie, wie viele Westspione bis heute noch nicht enttarnt worden sind? Und Rosenholz? Ich glaube nicht, dass die Akten, die uns die Amis gegeben haben, vollständig sind. Aber das können wir ja mal in Ruhe abwarten. Zurück zu Ihrer Geschichte. Es war üblich, dass die Stasi Dissidenten, Flüchtlinge, Fluchthelfer zersetzt hat. Das konnte bedeuten, dass sie in deren Wohnungen eindringen oder Gerüchte in Umlauf setzen. Sexgeschichten, um die Ehen der Leute zu zerstören. Sie bestellen Erotikartikel im Namen der Opfer und der Postbote drückt der Ehefrau das Päckchen in die Hand. Sie glauben gar nicht, wie zäh Misstrauen ist, wenn es einmal entstanden ist. Naja, und bei Ihnen ist offenbar ein Musikfreund zugange. Was will die Stasi von mir? Das wissen nur Sie. Noch einen? Gerne. Demnach haben ehemalige Stasi-Mitarbeiter Wolf Griesbach umgebracht. Wollen es mir in die Schuhe schieben. Davon sollten wir ausgehen. Ich frage mich nur, warum gerade Sie? Das frage ich mich auch. Gibt's hier ein Hotel? Ja, schon, aber fahren dürfen Sie nicht mehr. Ich habe nebenan eine Matratze liegen. Die können Sie benutzen, wenn es Ihnen fein genug ist. Jemand legt mir eine Leiche in den Kofferraum. Warum? Zwei Möglichkeiten. Nummer eins, Zufall. Wer immer Sie sind, Sie kriegen mit, ich bin in Berlin. Dort wird Griesbach ermordet. Sie nutzen die günstige Gelegenheit und legen mir seine Leiche in den Kofferraum. Wahrscheinlich, als ich in der Schrebergartensiedlung war. Nummer zwei, Berechnung. Ines kommt aus Berechnung ins Türkei. Sie schläft aus Berechnung mit mir. Griesbach ist in Berlin, er wird ermordet. Ines schickt mich nach Berlin, um ihn zu suchen. In Berlin verfolgt mich jemand und passt den Augenblick ab, in dem er mir Griesbachs Leiche in den Kofferraum legen kann. Wenn Ines alles aus Berechnung getan hat, dann ist sie auch am Mord ihres Mannes beteiligt. Anne. Tut mir leid, ich bin nicht gern Überbringerin schlechter Nachrichten. Renate Breuer hat mich gerade angerufen. Bohming hat dich suspendiert. Warum? Es geht um die Auflage. Die sollst du verletzt und dich damit noch verdächtiger gemacht haben. An deiner Stelle würde ich nicht nach Hause fahren. Da wartet bestimmt die Polizei. Du kannst bei mir wohnen. Warum sagst du nichts? Bist du noch dran? Ja. Ist es nicht strafbar, einen Flüchtigen aufzunehmen? Ach, die werden dich bei mir nicht suchen. Zumindest nicht gleich. Danke. Schlechte Nachrichten? Ja. Ich muss den Mörder finden, sonst machen die mich fertig. Wenn Sie nicht mindestens eine handfeste Spur zum Mörder vorzeigen können, haben Sie schlechte Karten. Bevor Sie Griesbach kennenlernten, was hat er da gemacht? Was hat er da gemacht? Sie müssen sich der Polizei stellen. Als ich ihn traf, war er Student an der FU. Davor hat er im DDR-Knast gesessen. Und davor hat er in Ostberlin studiert. Wahrscheinlich an der Humboldt. Mehr weiß ich nicht. Vielleicht habe ich bei meinen Recherchen zu kurz gegriffen. Wie meinen Sie das? Vielleicht hatte Griesbach Kontakt mit der Stasi, bevor er in den Westen kam. Und vielleicht ist dieser Kontakt der Grund dafür, dass er ermordet wurde. Bei der Stasi war der nicht. Das hätte ich gemerkt. Ich habe eine Nase für Spitze. Vielleicht hat er ja an der Humboldt eine Spur hinterlassen. Griesbach? Josef, dein Mann hat doch an der Humboldt studiert. Ja. Josef, wo bist du? Die Polizei sucht dich. Mich haben sie böse in die Mangel genommen. Ich bin gerade in Zehlendorf und komme heute Abend zurück nach Lübeck. Was machst du denn in Zehlendorf? Ist nicht so wichtig. Dein Mann war an der Humboldt. Ja. Wann? Ich glaube 81 und 82. 82 wurde verhaftet. Im November kam er dann nach West-Berlin. Hat er mal was erzählt von einem Freund? Oder einer Freundin? Bist du noch dran? Lass mich nachdenken, das ist ja ewig her. Ja, von einer Freundin hat er mal was erzählt. Und nach der Einheit hat er da versucht, alte Kontakte wiederzubeleben? Nein. Das ist doch seltsam. Wolf hatte mit seiner DDR-Zeit abgeschlossen. Er wollte sich nur noch rächen. Deshalb ist er Herr Fluchthelfer geworden. Tut mir leid, dass du wegen mir mit der Polizei so viel Ärger hast. Wenn es zu doll wird, ruf doch Ossi Winter an. Ich werde es mir überlegen. Und jetzt fahren Sie zur Humboldt? Ja. Mir fällt auch nichts Besseres ein. Und Sie rufen jetzt nicht die Polizei? Polizei kenne ich nicht. Heinz sagt, er hat eine neue Aufgabe für dich. Etwas, das du zusätzlich zum Studium erledigen musst. Du musst rüber. 1988. West-Berlin. Um was geht es? Heinz wird's dir sagen. Scheiß Geheimniskrämerei. Traut ihr mir immer noch nicht? Hätte ich dich sonst geheiratet? Was ist los mit dir, Wolf? Ich hatte einen schlechten Tag an der Uni. Diese ständigen Diskussionen über Gorbatschows Perestroika gehen mir auf die Nerven. Man weiß überhaupt nicht mehr, wie man sich verhalten soll. Das geht vorüber. Vorüber? Bald wird es die DDR nicht mehr geben und dann zerquetschen sie uns hier wie Wanzen. So ein Quatsch. Mach dir nicht die Hosen voll. Da sind mehr als 2 Millionen Mitglieder der SED. Da ist die NVA, da ist die Volkspolizei, da sind die Genossen des MFS. Glaubst du, die lassen sich einschüchtern von ein paar Krakehlern? Bitte? Gibt es hier eine Lehrkraft oder einen sonstigen Mitarbeiter, der vor der Wende hier gearbeitet hat? Warum wollen Sie das wissen? Wer sind Sie? Oh, Entschuldigung, ich habe vergessen, mich vorzustellen. Dr. Stachelmann, ich komme von der Universität Hamburg und arbeite an einer Habilitationsschrift über die Geschichte des DDR-Hochschulwesens. Bin gerade in Berlin und dachte, na ja, wissen Sie, ich habe nur eine unbedeutende Frage und bevor ich jetzt 100 Akten wälze, dachte ich, hier gibt es doch bestimmt jemanden, der auf meine Frage eine Antwort weiß. Unser Herr Dr. Kehrer kann Ihnen da bestimmt... Ja, Herr Dr. Kehrer, hier sucht ein Herr Dr. Stachelmann aus Hamburg, der sucht jemanden, der ihm eine fachliche Frage beantworten kann. Gut, ich schicke ihn dann vorbei. Kann es sein, dass ich was von Ihnen gelesen habe? Buchenwald? Kann sein. Gute Arbeit. Aber darüber wollen Sie sicher nicht mit mir sprechen. Sie haben zu DDR-Zeiten hier gelehrt. Ja, ich bin übrig geblieben. Die anderen Kollegen wurden abgewickelt. Als hätte es in der DDR keine Historiker gegeben, sondern nur SED-Propagandisten. Ich interessiere mich für den Lebenslauf eines Studenten, Wolfgang Griesbach. Er muss Anfang der 80er Jahre hier studiert haben. Das ist doch nicht Ihr Forschungsgebiet. Mein Interesse ist ja privat. Das hörte sich aber anders an. Tja, Und was ist mit diesem Griesbach? Er ist tot. Er war mein Kollege und seine Witwe hat mich beauftragt, seine Biografie zu vervollständigen. Warum sagen Sie das nicht gleich? Griesbach erlangte einige Bekanntheit, weil seinetwegen die Partei- und FDJ-Leitung an der Universität tagten. Er war verhaftet worden wegen versuchter Republikflucht. Daraufhin schloss die FDJ ihn aus und die Universität relegierte ihn. Seine Freundin kam erstaunlicherweise mit einer Rüge davon. Wie hieß sie denn? Lassen Sie mich nachdenken. Ich weiß genau, wie sie aussah. Sie hieß Helga und dann irgendwas mit N. Sag mal... Nein, ich habe jetzt Besuch später. Sag mal, wie hieß die kleine Blonde mit dem Pferdeschwanz, die damals wegen Griesbach eine FDJ-Abreibung bekam? Na, Republikflucht. Helga, ja, aber der Nachname. Naujoks, richtig. Tschüssi, danke. Ja, ich melde mich. Bestimmt. Ja? Guten Tag, Dr. Stachelmann. Ich suche Helga Naujoks. Das bin ich. Sie haben in den 80er Jahren an der Humboldt-Universität studiert? Nein, das ist meine Tochter. Sie heißt nicht mehr Naujoks. Was wollen Sie denn von ihr? Ich habe ihr etwas sehr Wichtiges über einen ehemaligen Freund mitzuteilen, Wolf Griesbach. Ich weiß nicht, ob sie mit Ihnen sprechen will. Ich gebe Ihnen meine Handynummer. Vielleicht könnten Sie sie fragen. Wenn sie mit mir reden will, kann sie mich anrufen. Einverstanden? Einverstanden. Und sagen Sie ihr, ich bin nur heute in Berlin. Margarete sagt, du bist schlecht gelaunt? 1988. Ost-Berlin. Bauchschmerzen wegen Gorbatschow. Die Schmerzen sitzen im Hirn, nicht im Bauch. Die Genossen in der SU müssen viel verändern, wir nicht. Du meinst, in der DDR ist alles in Ordnung? Keineswegs. Aber wir lösen die Widersprüche, während wir voranschreiten. Quatsch, nicht so gestellt. Prost. Prost. Wir haben da noch was für dich. Du wirst Schleuser, du wirst in einer Bande mitarbeiten, die ihr Geld mit Menschenhandel verdient. Warum? Weil diese Bande sehr aktiv ist und weil wir die Kontrolle über sie verloren haben. Vor allem aber wird es deine Legende vervollkommnen. Warum eigentlich nicht? Und das Risiko? Gering, aber... größer als null. Aber wenn keine Flucht klappt, wird doch jeder merken, dass da einer falsch spielt. Wer sagt denn, dass keine Flucht klappt? Wir möchten uns nur gerne aussuchen, wen wir reisen lassen. Ihr habt die Kontrolle verloren. Eine dumme Geschichte. Ich darf dir darüber nichts sagen. Nur das, du wirst dort einen alten Bekannten wieder treffen, entspricht nicht ganz den Regeln, ist aber unvermeidlich. Aha. Er heißt... Theo Dreilich. Haben Sie schon gewählt? Wir studieren noch die Karte. Gerne. Fast wäre ich nicht gekommen. Aber ich gebe zu, ich bin neugierig. Sie kannten Wolf Griesbach? Ich weiß nicht, warum ich Ihnen dazu etwas sagen soll. Er ist tot. Aber ich habe ihn doch gerade noch getroffen. Er wurde ermordet. Wann? Das glaube ich nicht. In der Nacht vom 11. auf den 12. November. Aber am Abend des 11. habe ich ihn getroffen. Er war also wegen Ihnen in Berlin? Ich weiß nicht. Er wollte noch jemand anderen treffen. Wen? Keine Ahnung. Er ist also tot? Vor 4 Wochen saßen wir hier an diesem Tisch. Haben Sie schon gewählt? Ich möchte einen Tequila, einen doppelten. Ich auch. 2 doppelte Tequila. Und zu essen? Wir haben die Karte noch nicht genauer. Wie Sie wünschen. Sie waren befreundet? Ja, früher. Und dann? Was dann? Er ging in den Westen, ich durfte nicht rüber. Er hat sich nicht mehr bei Ihnen gemeldet? Nein. Haben Sie versucht, ihn zu erreichen? Das haben Sie mir verboten. Wer? Die Staatssicherheit. Weshalb wurde Griesbach verhaftet? Versuchte Republikflucht. Er hatte einen Brief geschrieben nach West-Berlin. Das war das Zeichen, dass er abhauen wollte. Und die Staatssicherheit hat es gewusst? Ja, offensichtlich. Woher wusste Griesbach, an wen er schreiben musste? Von Dreilich. Theo Dreilich? Ja. Sie haben ihn in Ost-Berlin getroffen? Im Palast der Republik, in der Mokka-Bar. Hatten Sie jemals die Idee, Dreilich sei ein Spitzel? Ja, aber ich konnte es nicht beweisen. Könnte es sein, dass die Stasi Griesbach ausgesucht hat? Aus irgendwelchen Gründen? Weiß nicht. Hat er für die Staatssicherheit gearbeitet? Er hat offenbar nur in Untersuchungshaft gesessen. Ein paar Wochen oder Monate und durfte dann ausreisen. Ist das nicht seltsam? Und dann arbeitet er in einer Fluchthilfegruppe, deren Aktionen immer mal wieder scheitern. Davon weiß ich nichts. Ich habe ihn gefragt, ob er für das MFS gearbeitet hat. Und, was hat er geantwortet? Nichts. Aber er hat mich seltsam angeschaut. Ich habe ihn auch gefragt, ob die Stasi ihn mit mir erpresst hat. Auch diese Frage hat er nicht beantwortet. Was glauben Sie? Dass die Stasi das getan hat. Sie haben ihn erpresst. Haben Sie Griesbach auch nach Dreilich gefragt? Natürlich. Wolf sagte, über Dreilich wisse er nichts. Und ich sagte ihm, ich hielte Dreilich für einen IM. Er war der Einzige, der von unserer Flucht wusste. Dreilich hat die Fluchthilfeorganisation unterstützt, für die auch Griesbach gearbeitet hat. Als er in der Senatsverwaltung saß, hat er die Pässe besorgt für die Flüchtlinge. Und Wolf Griesbach hat den Kontakt zu ihm gepflegt. Ich habe mir sowas gedacht. Dreilich hat uns reingelegt. Wolf verdankte ihm den Knast, ich auch. Und dann arbeitete er mit ihm zusammen. Das versteht kein Mensch. Zwei doppelte Tequila. Haben Sie inzwischen gewählt? Ich muss die Sache jetzt abschließen. Entweder ich finde den Mörder oder die Polizei erwischt mich. Schneider? Guten Tag, Frau Schneider. Malkowski vom RBB Fernsehen. Wir arbeiten an einer zweiteiligen Dokumentation für die ARD über Berlin zur Wendezeit. Wir suchen Zeitzeugen, unter anderem Herrn Theo Dreilich. Der war damals persönlicher Referent des regierenden Bürgermeisters Diepken, also vor oder nach der Amtszeit von Herrn Momper. Können Sie uns da helfen? Also, das war noch vor meiner Zeit. Ich habe wohl gehört, dass Herr Dreilich hier gearbeitet hat. Aber vielleicht kann Ihnen die Personalverwaltung weiterhelfen. Darf ich Sie mit unserem Herrn Löwe verbinden? Danke. Wenn Beethoven gewusst hätte, was Telefongesellschaften mit seinem Stück veranstalten, er hätte die Noten verbrannt und... Löwe! Frau Schneider hat mich informiert. Herr Dreilich arbeitet schon lange nicht mehr im Senat. Er hat sich selbstständig gemacht mit einem Sicherheitsunternehmen. Haben Sie eine Ahnung, wie das Unternehmen heißt? Dreilich Securitas. Ich danke Ihnen. Hier ist der Anschluss von Anne Derling. Ich bin zurzeit nicht erreichbar. Sie können mir aber eine Nachricht hinterlassen. Hier, Josef. Ich besuche nachher einen Theo Dreilich. Das ist der Chef einer Firma namens Dreilich Securitas. Die sitzt in der Liebigstraße 27 in Berlin-Lichtenberg. Falls ich mich heute Abend nicht melde, informiere bitte die Polizei. Bitte sag vorher niemand, dass ich dort bin. Danke. Dreilich ist ein Schwein. Kein größeres als wir. 1988. West-Berlin. Er hat mich verraten. Nein. Er hat eine Operation des Ministeriums für Staatssicherheit durchgeführt. Heinz sagt, Dreilich hat die Daten der Flüchtlinge bekommen, um sie in die Papiere eintragen zu lassen. Aber dann hat einer in der Gruppe gesagt, Dreilich soll nur noch Blankopapiere liefern. Den Rest erledigten sie selbst. Dreilich hat sich nur schwach wehren können. Sonst wären die anderen misstrauisch geworden. Deswegen brauchen wir ja so einen wie dich, der die Fäden in der Gruppe wieder in die Hand bekommt. Und Dreilich wirst du nur selten sehen. Scheiß Auftrag. Wichtiger Auftrag. Sie sind also von der Birtler-Behörde. Wie war nochmal Ihr Name? Dr. Kotzan. Ich bin gewissermaßen als Privatperson hier. Allerdings weiß meine Behörde, wo ich bin. Ich gehöre zu einem Team, das unter anderem die Akten der Hauptabteilung Römisch 9 des MFS bearbeitet. Die bekämpfte Fluchthelfer, aber das wissen Sie ja selbst. Wir fügen Papierschnipsel zusammen. Deutschlands größtes Puzzlespiel. Aber die Arbeit lohnt sich. Zuletzt sind uns einige interessante Namen untergekommen. Ihrer zum Beispiel. Sie waren Fluchthelfer. Stimmt das? Ja. Sie waren aber auch inoffizieller Mitarbeiter. I.M. Wir können das beweisen. Wenn das herauskommt, kriegen Sie keinen öffentlichen Auftrag mehr. Und Sie könnten dafür sorgen, dass mein Name nicht auftaucht. Ja. Aber Sie machen es nicht umsonst. Ja. Allerdings weiß ich noch zu wenig von Ihnen. Wir sind noch nicht fertig mit unserer Arbeit. Da warten noch ein paar Säcke mit Papierschnipseln und das Computerprogramm, das seit kurzem unsere Arbeit so enorm beschleunigt. Bisher weiß ich, dass Sie die Fluchthilfegruppe bespitzelt haben, der auch Wittstock, Pawelczyk, Zarkowski und ein paar andere angehörten. Sie haben Fluchthilfeaktionen an die Stasi verraten. Worüber ich nur spekulieren kann, ist die Frage, wen hat die Stasi fliehen lassen, wen nicht? Das wissen Sie nicht, Sie Experte. Die Genossen haben die nicht rausgelassen, die wichtig waren für die DDR. Spezialisten, Ärzte und so weiter. Die anderen durften gehen, damit unsere lieben Fluchthelfer auch Erfolge vorweisen konnten. Aber dass Schlösser in den Knast kam, war doch ein Fehlschlag. Überhaupt nicht. Der hatte was spitz gekriegt. Deshalb haben wir ihn aus dem Verkehr gezogen. Und warum haben Sie Griesbach ermordet? Ich? Sie Witzbold. Ich habe überhaupt niemanden ermordet. Schon gar nicht den Tausendsasser Wolle. Der war auch IM. Vielleicht wollte er Sie verraten nach der Wende. Wie konnte der jemanden verraten, ohne sich selbst zu entlarven? Sie sollten nicht nur Akten fressen, sondern auch mal nachdenken. Und wer war's? Das interessiert Ihre komische Behörde? Ich will Ihnen mal was sagen, Sie Oberschlauer. Sie können mich gar nicht erpressen. Wie sollten Sie es schaffen, meinen Namen aus all den Akten zu streichen? Das ist doch Unsinn. Ob ich Ihnen nun Geld gebe oder nicht, die Geschichte kommt raus. Da haben die Genossen beim Aktenvernichten keine gute Arbeit abgeliefert. Aber sonst waren wir nicht schlecht. Wir haben für den Frieden gekämpft, während der Westen aufgerüstet hat. Lassen Sie das. Was wollen Sie mit der Pistole? Es wäre so einfach, Sie Idiot. Ein schäbiger Erpresser. Große Dinge enden klein. Schon wieder eine Leiche, Herr Stachelmann. Wolf. Was? Wo? Wolf. Nur ein Traum. 1990. Ja. West-Berlin. Ja, ein schlechter Traum. Schlaf weiter, Wolf. Sie werden uns kriegen. Ja. Sie werden uns kriegen. Übrigens möchte ich nicht mehr Margarete heißen, das ist albern. Ich habe mich so daran gewöhnt. Was machen wir dann? Wann? Wenn Sie kommen. Gar nichts. Ich habe alles vernichtet. Aber Sie werden genug Akten in der Normannenstraße finden, um uns fertig zu machen. Hast du keine Angst, Ines? Doch. Aber ich versuche nicht dran zu denken. Vielleicht haben wir Glück und sie übersehen uns. Die übersehen niemanden. Oder unsere Akten sind vernichtet. Es gibt bestimmt Durchschläge, Kopien. Mach dich nicht verrückt. Je länger es dauert, umso größer ist unsere Chance, davonzukommen. Und irgendwann ist es verjährt. Du musst an deine Habilitation denken. Nur daran. Wenn du die hast, gehen wir weg aus Berlin. Vielleicht sogar ins Ausland. Hamburg wäre schön. Auf dem Lehrstuhl für neuere Geschichte sitzt so ein Angeber, Booming. Der lässt sich leicht beeindrucken. Hamburg ist zwar nicht das Ausland, aber besser als Berlin. Was macht eigentlich Heinz? Den habe ich lange nicht mehr gesehen. Er war lange arbeitslos. Jetzt arbeitet er bei einer Sicherheitsfirma. Und Dreilich? Dem gehört die Firma. Jetzt schlaf. Jetzt rechts rein. Das ist doch die Laubenpieperkolonie. Halten Sie den Mund. Anhalten. Aussteigen. Und machen Sie keine Mätzchen. Sie auch nicht, mit Ihrer Pistole. Setzen. Irgendwo habe ich mal gelesen, Geiseln sollten eine persönliche Beziehung zu ihrem Entführer aufbauen. Wie heißen Sie eigentlich? Nennen Sie mich Heinz. Sind Sie derjenige, der bei mir zu Hause eingedrungen ist? Klar. Sie haben einen guten Musikgeschmack. Sie schreiben jetzt auf, dass Sie Wolf Griesbach in diesem Haus getroffen und getötet haben. Sie haben die Konkurrenz an der Uni nicht ertragen. Außerdem haben Sie sich in seine Frau verliebt. Die Frage war, er oder sie. Das glaubt doch keiner. Sie würden sich wundern, wenn Sie wüssten, was so alles geglaubt wird. Sie haben Griesbach ermordet. Es kommt nicht darauf an, was geschehen ist, sondern darauf, was geglaubt wird. Zeit gewinnen, Stachelmann. Vielleicht kriegst du eine Chance. Und warum soll ich Griesbachs Leiche im Kofferraum spazieren gefahren und dann selbst die Polizei geholt haben? Ich gebe zu, diese Sache hat mir eine Zeit lang Kummer bereitet. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe, desto klarer wurde mir, dass es schon wieder überzeugend wirkt. Ein Intelligenzler bringt im Streit einen Konkurrenten um. Er muss die Leiche beseitigen. Also packt er sie in einen Sack und dann in den Kofferraum. Er sagt sich, schmeißt die Leiche in einen Fluss oder in einen Wald. Aber das schafft er nicht. Er stellt sich vor, dass ihn einer sieht. Er merkt, wie schwer eine Leiche ist. Viel schwerer, als man glaubt. Da fällt ihm ein, sich einfach blöd zu stellen. Kofferraum auf und so tun, als sei man böse überrascht. Das ist nicht dumm. Mörder pflegen die Polizei nicht zu rufen. Und nun schreiben Sie endlich. Du musst reden. Ich schreibe... Solange er mit dir spricht. Wenn Sie meine Fragen beantworten. Schießt er nicht. Wo wurde Griesbach getötet? Hier in diesem Haus. Wie weit steckt Ines drin? Bis zu den Haarwurzeln. Es war ihr Plan. Sie hat mich angerufen, als Griesbach ihr gesagt hat, dass er auspacken will. Als Sie mit Ines ins Bett gegangen sind, habe ich Wolf erstochen. Es war Ines Plan? Warum? Ines war eine unserer Besten. Ihr Margarete. Sie hat auch den lieben Wolf geführt. Schreiben Sie. Und immer noch richtet er seine Pistole auf mich. Wie ist Ines auf mich gekommen? Sie hat einen Trottel gesucht und ihn gefunden. Wenn ich ihm die Tischplatte in den Körper rammen könnte, würde ich vielleicht ein paar Sekunden Zeit gewinnen. Sie hat mir erzählt, wie Sie sie angegafft haben auf diesem Empfang für Wolf. Oh Gott. Ich muss ihn überraschen. Schreiben Sie. Er hält Intellektuelle für Schwächlinge. Schreiben Sie doch selbst. Ich hab's gewusst. Sie machen Theater. Hier. Ein Foto von Anne und Felix. Können Sie behalten, ich habe noch andere. Im Kinderwagen. Gut so, simulier einen Weinkrampf. Und siehe da, er nimmt die Hand von der Pistole und streicht sich durchs Haar. Das ist deine Chance. Jetzt nichts wie raus hier. Es ist alles verjährt. Montag, 10. November 2003. Hamburg. Selbst wenn es nicht so wäre, weswegen sollte dich jemand anklagen? Du hast keinen umgebracht, du hast nicht gestohlen. Warum also? Ja, und jetzt sag noch, wir hätten es für den Frieden getan. Reg dich ab, Wolf. Ich kann nicht mehr. Morgen ist der Empfang bei Booming. Ich lüge die Leute doch an, wenn ich ihnen die Hand reiche. Du ruinierst deine wissenschaftliche Karriere, die du den Genossen verdankst. Und du zerstörst unser Leben. Wenn du auspackst, werden sie gleich nach mir fragen und nach Heinz. Hast du nicht gesagt, es ist alles verjährt? Und Heinz kann ohnehin niemand an den Karren fahren. Er ist DDR-Bürger gewesen. Ich werde die Kollegen an der FU und die Fluchthelfer um Entschuldigung bitten. Und nicht nur sie. Sie werden dich rausschmeißen. Ja, das vermute ich auch. Aber dann geht es mir besser. Ich habe schon viel zu lange gelogen. Ach, du warst schon immer ein Romantiker. Ich hätte nicht mit dir hierher ziehen sollen. Wenn du tust, was du vorhast, müssen wir uns trennen. Sind wir das nicht längst getrennt? Ich fahre unmittelbar morgen nach dem Empfang nach Berlin und fange an, die Sache zu einem Ende zu bringen. Wenn du nach Berlin fährst, solltest du dich mit Heinz treffen. Mit dem wollte ich eigentlich nichts mehr zu tun haben. Mit Heinz hast du seit fast 20 Jahren zu tun. Wenn du ab sofort nur noch deine Wahrheit sagen willst, dann gehört auch Heinz zu den rechtmäßigen Empfängern der frommen Botschaft. Wie heißt Heinz eigentlich? So nicht. Du wirst uns alle verraten. Meine letzte Chance. Hoffentlich ist Ihnen es noch nicht abgetaucht. Heinz hat Sie ganz sicher informiert. Ja? Josef. Es war also kein Zufall. Nein. Was hättest du gemacht, wenn ich nicht ins Tokaja gekommen wäre? Ich hätte dich unterwegs oder im Bahnhof angesprochen. Nun hast du rausgekriegt, was passiert ist, aber der Plan ist trotzdem aufgegangen. Niemand kann mir oder Heinz etwas nachweisen. Das ist die Hauptsache. Immerhin das Messer, mit dem Heinz deinen Mann abgestochen hat wie eine Schlachtsau. Auf diesem Messer wird sich schon eine Spur vom Mörder finden. Das glaube ich nicht. Nun können wir es ja zu Ende bringen. Ein schöner Ort zum Sterben und stilecht. Dr. Josef Stachelmann hat genug vom Leben, nimmt sich einen Hocker und ein Seil, geht in den Wald und tritt ab. Einen Abschiedsbrief wird man nicht finden. Warum bringen Sie mich um? Das ist die dümmste Frage des Tages. Es ist wie in einem Western. Du weißt zu viel. Auf den Hocker los. Noch eine Frage. Die letzte. Wer hat Ihnen den Schlüssel zu meiner Wohnung gegeben? Der Ines natürlich. Dass du da nicht selbst drauf gekommen bist. Sie hatte genug Zeit, einen ordentlichen Abdruck zu machen, während du gepennt hast. Und jetzt Schluss. Auf den Hocker. Polizei! Hinterhof! Waffe weg! Scheiße. Kommen Sie her! Mit erhobenen Händen und langsam! Ihr habt mich lange zappeln lassen. Ach, ist doch gut gegangen. Ich gebe zu, dein Plan, dich zu verkabeln, war nicht schlecht. Aber hätte es nicht geklappt, säßen wir jetzt böse in der Scheiße. Du im Knast und ich ohne Pension. Habt ihr Ines verhaftet? Ach, die sitzt bereits. Hast du die Lübecker Polizei informiert? Noch nicht. Dann tu das bitte. Ich will jetzt nämlich nach Hause gefahren werden und keine Überraschung mehr erleben. Derling? Josef hier. Es ist vorbei. Das ist gut. Kommst du zu uns? Bald. Ich melde mich. Ich habe über uns nachgedacht. Und über deine neue Angewohnheit, mit anderen Frauen ins Bett zu gehen. Schön, dass du eifersüchtig bist. Das bin ich gar nicht. Mit Blindheit geschlagen. Hörspiel nach dem Roman von Christian von Ditfurth. Musik: Mario Schneider und Cornelius Renz. Zweiter Teil. Stachelmann: Michael Evers. Winter: Christian Tasche. Anne Derling: Michaela Steiger. Ines Griesbach: Ulrike Krumbiegel. Wolf Griesbach: Udo Schenk. In weiteren Rollen: Joachim Gliese, Wolfgang Kondrus, Kathleen Gavlich, Ingolf Gorges, Chaim Königshofen, Andreas Mannkopf, Rudolf Marnitz, Maxim Mehmet, Ulrich Nöten, Özgür Özata, Michael Rotschopf, Jenny Schiele, Nadja Schulz-Berlinghoff, Jackie Schwarz, Heide Simon und Jürgen Thormann. Ton: Lutz Pahl. Technik: Sabine Winkler und Hermann Leppich. Regieassistenz: Markus Mohr. Bearbeitung und Regie: Norbert Schäffer. Produktion: Deutschlandradio Kultur 2006.